Kleider kennst du noch nicht, doch wirst du schon unterdrückt. Dein Mund zugenäht, damit es nicht kommt zum Konflikt. Sie lehrt und geniert, dass das Land das Volk braucht, wird nicht akzeptiert. Sie wollen dich lenken, deinen menschlichen Verstand umziehen. Was du machst, was du denkst, wen du magst. Sollte stehen zur Wahl. Was du machst, was du denkst, wen du magst. Sollte stehen zur Wahl. Was du machst, was du denkst, wie du fühlst, wie du denkst, sollte sein. Deine Entscheidung sollte sein. Sollte sein, deine Entscheidung sollte sein.